I want you to turn to Hebrews 10. Und ich möchte, dass ihr Hebräer Kapitel 10 aufschlagt. And let's start with verse 32. Und wir beginnen in Vers 32. It says, but remember the former days. Gedenkt aber der früheren Tage. When after being enlightened. In denen ihr, nachdem ihr erleuchtet worden wart. Let's just pray for a moment. Wir möchten aber kurz beten. Father in heaven. Vater im Himmel. We thank you tonight. Wir danken dir heute Abend. For who you are. Dafür, wer du bist. And I thank you for your promise that you will speak to us. Und ich danke dir für dein Versprechen, dass du zu uns sprechen wirst. And that your spirit wants to speak to the church. Und dass dein Geist zur Gemeinde sprechen möchte. I pray that we have ears to hear. Ich bete, dass wir Ohren haben, die hören. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. Remember the former days when you were enlightened. Gedenkt aber der früheren Tage, in denen ihr, nachdem ihr erleuchtet worden wart. Now for some of us, that was just this last fall or last spring. Für einige von uns war das vielleicht erst im letzten Herbst oder im letzten Frühjahr. For others like myself, it was 30 years ago. Für andere wie mich selbst war das vor 30 Jahren. And being enlightened means you were born again. Erleuchtet zu werden bedeutet wiedergeboren zu werden. Of the spirit, you understood spiritual things for the first time. Vom Geist, du hast dann auf einmal geistliche Dinge zum ersten that Mal God verstanden. Is love and dass Gott die Liebe that God ist. Is a spirit und dass Gott ein Geist that God ist. Dwells in us. Und dass Gott in uns wohnt. That we are forgiven. Dass uns vergeben our home ist. Is in heaven. Dass unser Zuhause im Himmel ist. We have a purpose for living. Und dass wir einen Sinn im Leben haben. And then it says, you endured a great conflict of suffering. Und da steht, ihr habt einen großen Leidenskampf erduldet. Partly by being made a public spectacle. Teils durch Schmähungen und Bedrängnisse zur Schau gestellt. Through reproaches and tribulations. Durch Bedrängnisse. Ja. And partly by becoming sharers with those who were so treated. Und teils Gefährten derer wurdet, denen es so erging. For you showed sympathy to the prisoners and accepted joyfully the seizure of your property. Denn ihr habt sowohl mit den Gefangenen gelitten, als auch den Raub eurer Güter mit Freuden aufgenommen. These people were awesome, weren't they? Das sind doch unglaubliche Leute hier. I mean, they were identifying with the persecuted church. Sie haben sich mit der Gemeinde, die verfolgt wurde, identifiziert. They were losing their property. Sie haben ihren Besitz verloren. Like none of us here have ever had our house taken away because of our faith in Christ. Keinem von uns hier geht es so, dass unser Haus enteignet wurde, weil wir an Christus glauben. Oder unsere Wohnung. Or our right to go to school. Oder unser Recht, eine Schule zu besuchen. Imagine if they said to you, if you continue to go to church, stellt euch vor, wenn man sagen würde, wenn du weiterhin in die Gemeinde gehst, you have to pay for your own university. Dann musst du deine Universitätsausbildung selber or bezahlen. Lose a job. Oder du wirst deine Arbeit verlieren. These people did. Und diesen Leuten ging es so. For you showed sympathy to the prisoners. I read that. Verse 35. All right, let's read it again. For you showed sympathy to the prisoners, accepted joyfully the seizure of your property. Denn ihr habt sowohl mit den Gefangenen gelitten, als auch den Raub eurer Güter mit Freuden aufgenommen. Knowing that you have for yourselves a better possession and a lasting one. Da ihr wisst, dass ihr für euch selbst einen besseren und bleibenden Besitz habt. Now, how did they know that? Woher wussten sie das? Because God promised it. Weil Gott es ihnen versprochen hat. They knew that because of a promise. Sie wussten das wegen eines Versprechens. Put your treasures in heaven. Leg deinen Schatz im Himmel an. In Matthew chapter 6. Matthäus Kapitel 6. Verse 19 through 21. In Versen 19 bis 21. Where no one can take them from you. Wo keiner diesen Schatz stehlen kann. No one can steal them. Keiner kann ihn wegnehmen. Where your treasure is. Wo dein Schatz ist, that's where your heart is. Da wird auch dein Herz sein. And they knew these promises. Und sie kannten diese Versprechungen. And in light of these promises, they actually rejoiced when their property was taken away. Und im Lichte dieser Versprechen haben sie sich tatsächlich gefreut, als man ihnen ihre Güter weggenommen hat. Verse 35. Vers 35. Therefore, daher, do not throw away your confidence. Werft eure Zuversicht nicht weg. Now it's some years later. Ein paar Jahre später, maybe it's 20 or 25 years later, vielleicht 20 oder 25 Jahre, and these very same people are losing their confidence. Und genau dieselben Leute beginnen ihre Zuversicht zu verlieren. They're actually throwing it away. Oder noch besser, sie werfen sie hinaus. It's the same word used when blind Bartimaeus. Es ist das gleiche Wort, das verwendet wird, als der blinde Bartimäus was crying out, son of David, have mercy on me. Vom Straßenrand ausruft, Sohn Davids, erbarme dich meiner. As Jesus was passing by. Als Jesus vorbeiging. And Jesus stopped. Und Jesus blieb stehen. And he turned. Und er hat sich umgedreht. Und er hat gesagt, er bringt diesen Mann zu mir. Said, what do you want? Was willst du? He says, I want to see. Und er hat gesagt, ich möchte wieder sehen. And Jesus healed him. Und Jesus hat ihn geheilt. But before that, it says that he said, bring him here. Aber bevor, vor dem stand, Jesus sagte, and it bring says ihn her. That Bartimaeus threw his cloak away. Und es steht dort, dass Bartimaeus sein Kleid, sein Mantel wegwarf. He threw it from himself. It's the same word. Er hat dieses Kleidungsstück von sich geworfen. Es ist das gleiche Wort wie hier. These Christians, und diese Christen, who were so zealous in the beginning, die so eifrig waren am Anfang, were suddenly at a place where they were going to throw their confidence away. Waren an einem Punkt angelangt, wo sie kurz davor standen, ihr Vertrauen auf Gott wegzuwerfen. The very confidence they had that caused them to rejoice when they lost their property. Das gleiche Vertrauen und Zuversicht, die sie hatten, als sie sich gefreut haben, wenn man sie beraubt hat. And that confidence was confidence in the faithfulness of God toward his promises. Und das war eine Zuversicht auf Gott in Bezug auf seinen Versprechen. They took your property. Sie haben dich enteignet. How do you feel? Wie fühlst du dich jetzt? I feel okay. Naja, mir geht's ganz gut. You know what? Weißt du was? Jesus said. Jesus hat gesagt. Rejoice and be exceeding glad. Freut euch und seid über die Maßen froh. When you are persecuted. Wenn ihr verfolgt werdet. Because great is your reward in heaven. Denn groß ist eure Belohnung im Himmel. That's Matthew chapter 5 verse 12. Matthäus Kapitel 5 Vers 12. And look at the next part. Und im nächsten Vers. The writer of Hebrews in the same verse. Da schreibt der Schreiber des Hebräerbriefes. It's almost like he quotes the words of Jesus from the Gospel of Matthew. Es scheint fast so, als ob er das Matthäusevangelium zitiert. Don't throw away your confidence which has great reward. Werft eure Zuversicht nicht weg, die eine große Belohnung hat. This confidence again is in the faithfulness of God toward his promises. Diese Zuversicht ist wieder die Zuversicht auf Gott in Bezug auf seine Versprechen. Now one of the things all of us have lost our confidence at some time. An irgendeinem Punkt hat jeder von uns sein Vertrauen weggeworfen. We have an idea when we get saved. Wir haben diese Idee, dass wenn wir gerettet werden. I mean, I was so zealous when I got saved. Und ich war so eifrig, so brennend, als ich gerettet wurde. Because it was such a break from darkness to light. Weil das so ein Bruch war von der Dunkelheit ins Licht. I mean, I was so absolutely positively sure that being born again was a real experience. Und ich war so überzeugt, so hundertprozentig sicher, dass das wiedergeboren werden eine echte Erfahrung ist. I don't think there's a friend of mine from high school that will say I did not share Christ with them. Ich glaube, es gibt nicht einen Freund aus der Mittelschule, der gesagt hätte, nicht sagen könnte, dass ich mit ihm Christus. I had a job driving a van for a company. Ich habe so einen Van gefahren für eine Firma. And I led the owner's son to Christ. Und der Sohn des Besitzers, des Eigentümers. And then in the back room there was this the man who was in charge of the back room. Und dann war auch jemand da, der hat sich um das Back Office gekümmert. His name was Jimmy Bond. Und sein Name war Jimmy Bond. Jimmy Bond was from New York. Jimmy Bond war aus New York. And he would drive to New Jersey and he would work with us every day. Und er ist immer nach New Jersey gefahren und hat mit uns täglich gearbeitet. Really cool guy, had a hat all the time, kind of on a slant, had a Fu Manchu. Ein super cooler Typ, er hatte so eine Kappe auf, die war immer schief. The Fu Manchu beard. Der hatte so einen Bart. Really had a great build, strong. War stark, war gut and gebaut. Drove his white Cadillac to church. I mean, to work every morning. Und ist seinen weißen Cadillac jeden Morgen zur Arbeit gefahren. And he'd always call me. He would never call me Rob. Und er hat mich nie Rob genannt. He just called me Driver. Er hat mich immer nur Fahrer genannt. But he didn't call me Driver. He called me Driver. Hey Driver. Hey Driver. And I became friends with him. He didn't like me in the beginning, but I became friends with him. Und er mochte mich nicht, aber wir haben uns trotzdem angefreundet. And then I shared Christ with him. Und dann habe ich mit ihm über Christus gesprochen. And the owner's son and I prayed with him right near the telephone. Und der Sohn des Eigentümers der Firma und ich, wir haben mit ihm gebetet, gleich neben dem Telefon. I was 18 years old. Und ich war damals 18 Jahre alt. I think he was like 38 years old or 40 years old. Ich glaube, er war so 38 oder 40. And we prayed with him to receive Christ right there. Und wir haben mit ihm gebetet, dass er Christus annimmt. Then I quit the job. Genau dort. Und ich habe dann gekündigt. A few months later. Und ein paar Monate später. I heard the news. Habe ich die Nachricht gehört, Jimmy Bond had a heart attack, dass Jimmy Bond eine Herzattacke hatte. Right near the telephone. direkt beim Telefon. And he died right there. Und dort ist er auch verstorben. Jimmy Bond is in heaven right now. Jimmy Bond ist im Himmel. He's part of the great reward. Er ist jetzt Teil einer großen Belohnung. When I get there someday, he'll be waiting. Und wenn ich eines Tages dort bin, wird er dort auf mich warten. It was a divine moment in God's plan. Das war ein göttlicher Moment im Plan Gottes. And because it's so fresh to us. Und weil das so neu für uns ist, we are so zealous. Sind wir so eifrig und so and something happens as we go along in our Christian life. Aber es passiert etwas, wenn wir in unserem christlichen Leben weiterwachsen. We hit major disappointments. Und es kommen also ganz große Enttäuschungen. Major. I mean, I've had disappointments just knock me down. Ich habe schon Enttäuschungen erlebt, die mich wirklich umgeworfen haben. Just put me flat on my back spiritually. Und haben mich also geistlich gesehen wirklich auf den Rücken gehauen. And if you keep your finger in Hebrews 10 and turn to 2 Corinthians 4. Und wenn ihr euren Finger in Hebräer 10 lasst und in den 2. Korintherbrief Kapitel 4 geht. You see that the same thing happened to the apostles. Dann seht ihr, dass das gleiche auch den Aposteln passiert ist. Verse 7 of chapter 4. Vers 7 Kapitel 4. We have this treasure in earthen vessels. Wir haben aber diesen Schatz in irdenen Gefäßen. So that the surpassing greatness of the power will be of God. Damit das Übermaß der Kraft von Gott sei. And not of ourselves. Und nicht aus uns. We are afflicted. In allem sind wir bedrängt. In every way. In allem. But not crushed. Aber nicht erdrückt. Perplexed. Keinen Ausweg sehen. That means we have no idea what to do. Wir haben keine Ahnung, was wir tun sollen. But not despairing. Aber nicht ohne Ausweg. Persecuted. Verfolgt. The Apostle Paul said he was beaten more times than he could count. Apostel Paulus schreibt, dass er öfter geschlagen wurde, als er zählen kann. I don't think I've ever been beaten. Ich glaube, ich wurde noch nie geschlagen. I've been insulted. Ich wurde beleidigt. I've been beaten verbally. Und verbal wurde ich geschlagen. Never physically. Aber nie physisch. Paul the apostle was beaten physically more times than he could remember. Apostel Paulus wurde physisch geschlagen mehr als er zählen kann. I mean, if I was beaten 5 times, I'd remember it. Wenn man mich 5-mal schlägt, würde ich mir das merken. If I was beaten 20 times, I'd remember it. Oder 20-mal, ich würde es mir auch merken. He couldn't even remember it anymore. Aber er konnte sich gar nicht mehr erinnern, wie oft. Persecuted but not forsaken. Verfolgt, aber nicht vernichtet, verlassen. Struck down. Niedergeworfen, but not destroyed. Aber nicht vernichtet. One translation says, knocked down, but not knocked out. Eine Übersetzung sagt, like in boxing, knocked down. Also niedergeschlagen, aber nicht K.O. Yeah, that's very good. Now watch this, verse 10. Always caring about in the body the dying of Jesus. Alle Zeit das Sterben Jesu am Leid umhertragen. So that the life of Jesus may also be manifested in our body. Damit auch das Leben Jesu an unserem Leibe offenbar werde. For we who live are constantly being delivered over to death for Jesus' sake. Denn ständig werden wir, die Lebenden, dem Tod überliefert, um that Jesu willen. Death is just disappointments. Dieser Tod bedeutet einfach ständige Enttäuschungen. You hear news, du hörst da Nachrichten, something oder about whatever, about your health, oder du hörst etwas, was deine Gesundheit betrifft, about someone else's health, oder die Gesundheit jemand eines something anderen, in the family, etwas, das in der Familie something passiert in ist, the church, oder etwas in der Gemeinde, just knocks you for a loop. Und es schmeißt dich um. And you're ready to throw your confidence away. Und du bist so weit, dass du deine Zuversicht wegwirfst. And the apostles, if anyone, should have the right to have thrown their confidence away. Und die Apostel, wenn irgendjemand ein Recht dazu hätte, die hätten das Recht dazu. But they understood something that we need to understand. Aber sie haben etwas verstanden und wir müssen das auch verstehen. First of all, God does this for Jesus' sake. Erstens, dass Gott das um Jesu willen tut. I mentioned a book this morning. It's called A Disguised Grace. Ich habe ein Buch heute Morgen erwähnt, das nennt sich Eine verborgene Gnade. It's written by a man named Jerry Sitzler. Und es ist von einem Mann, Jerry Sitzler. Sitzer. Jerry Sitzer hat das Buch geschrieben. And it's spelled S-I-T-T-S-E-R. S-I-T-T-S-E-R. It used to be a German word, right? And then he just made it an English word. Es war wahrscheinlich mal ein deutscher Name und sie haben es amerikanisiert. He spelled it in English so it would sound like it sounds in German, Sitzer. Englisch klingt ihm so, wie es in Deutsch dann klingt. He went on vacation with his family. Er fuhr in den Urlaub mit seiner Familie. I believe it was, right? Vacation? They were visiting an Indian reservation. They took like a day together. Also sie haben einen Tag genommen und haben ein Reservat, ein Indianer-Reservat besucht. He would take his mom. Und er hat sich entschieden, seine Mutter mitzunehmen. Along with his wife and his daughter. Und seine Frau und seine Tochter waren auch mit. His four kids. Alle vier Kinder. Er hatte vier Kinder. So they went for this ride, and during this time, und sie waren eben auf dem Weg. A drunk driver comes along. Und zu dem Augenblick, in dem Augenblick kam ein betrunkener Autofahrer. Jerry is a believer. Und Jerry ist ein gläubiger Mensch. And this drunk driver hits their car. Und dieser betrunkene Fahrer trifft sie. Kills the daughter. Tötet eine Tochter. The wife. Die Frau. And the mother. Und seine Mutter. In one moment. In einem Moment. Three generations are lost. Wurden drei Generationen ausgelöscht. In one moment. In einem Augenblick. And you ask yourself. Und du fragst dich. Where was God? Wo war Gott? What about the promise of his protection? Was ist mit dem Versprechen seines Schutzes? Psalm 92. Im Psalm 92. That he will command his angels concerning me. Dass er seinen Engel Befehl gibt über mich. That I would not strike my foot against a stone. Dass ich meinen Fuß nicht an einem Stein stoße. He will never leave me nor forsake me. Dass er mich nicht verlassen wird. Did he know about this? Wusste er davon? Obviously he did. Offensichtlich then, ja. Where is the promise of his love in 1 Peter 5? Aber wo ist das Versprechen seiner Liebe aus 1. Petrus 5? And suddenly situations like this. Und plötzlich kommen Situationen, they just wie jene, kick our feet out from under us. Die uns da die Füße unter dem Hintern wegziehen. And we throw away our confidence. Und wir werfen unsere Zuversicht weg. We think, were we crazy? Wir denken uns dann, war ich verrückt? Putting our faith in an invisible God, dass ich mein Vertrauen in einen unsichtbaren Gott gelegt habe, in ein Buch, and we throw away our confidence. Und wir werfen diese Zuversicht weg. And yet, und trotzdem, the writer is saying, don't do that. Sagt der Schreiber, tut das nicht. Now I want to go back to Hebrews 10, but I want to finish this. Ich möchte in Hebräer 10 zurückgehen, aber ich möchte hier noch because was there's a very important principle right here. Weil hier ein sehr wichtiges Prinzip. Because the writer of Hebrews is going to exhort us to keep walking by faith. Denn der Schreiber des Hebräerbriefes wird uns auffordern, ermahnen, den Glauben zu halten. And I want to define what faith is. Und ich möchte gern definieren, was Glauben bedeutet. And we know in Hebrews 11 it says faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not yet seen. Wir wissen, dass in Hebräer 11 steht, dass der Glaube eine Zuversicht dessen ist, was man noch nicht sieht. But that's really not the definition, that's really the effect of faith. Das ist aber noch nicht, das ist nicht der Glaube selbst, sondern die Auswirkung des Glaubens. The definition of faith we'll find here. Die Definition des Glaubens finden wir hier in 2. Korinther. Look at verse 12. Vers 4, Vers 12. So death works in us, but life in you. Folglich wirkt der Tod in uns, there's das Leben aber in euch. There's a purpose in these disappointing situations. Es liegt ein Sinn in diesen enttäuschenden Situationen. Verse 13. Vers 13. And here it is. But having the same spirit of faith, da wir aber denselben Geist des Glaubens haben, according to what is written, nach dem, was geschrieben steht, I believed, ich habe geglaubt, therefore I spoke, darum habe ich geredet. We also believe, so glauben wir auch, therefore we also speak, darum reden wir auch. And that's faith. Und das bedeutet Romans 10:10. Römer 10, Vers 10. You believe with the heart, du glaubst mit dem Herzen wird geglaubt, unto righteousness, auch wird bekannt zur Gerechtigkeit. But you confess with the mouth, aber mit dem Mund unto salvation, zur Errettung. The mouth is so important, der Mund ist so wichtig, in experiencing our faith. Ja, wenn wir unseren Glauben erleben. Sure, faith is a heart issue. Der Glaube ist eine Erfahrung des Herzens. But you're not going to experience what's in your heart unless you speak it forth. Aber du wirst nicht das erleben, was in deinem Herzen ist, wenn du es nicht aussprichst. It's our confession. Es ist unser Bekenntnis. And our confession is the promises of God. Und unser Bekenntnis sind die Versprechen, die Gott gegeben hat. And we're always answering the devil and answering circumstances with the promises of God. Und wir antworten immer den Situationen oder dem Teufel mit Versprechen, die Gott gegeben hat. One of the promises I use is 2 Corinthians 2:14. Eines der Versprechen, das ich gerne verwende, ist 2. Korinther 2,14. He will always lead us in triumph. Er wird uns immer im Sieg führen. Now that has to assume another promise. Und da muss aber ein anderes Versprechen vorgesetzt James 4, werden. James 4,6, that God gives grace to the humble. Jakobus 4,6, dass Gott den demütigen Gnade gibt. And Daniel 4:37. Und Daniel 4:37. Where God knows how to humble the proud. Wo Gott es versteht, den Stolzen zu demütigen. If I humble myself before God. Wenn ich mich vor Gott demütige. And if I confess my sin, 1 John 1:9. Und wenn ich meine Sünde bekenne, 1. Johannes 1:9. He is faithful. Dann ist er treu. God is faithful to forgive me. Gott ist treu, um mir zu vergeben. And to cleanse me of all unrighteousness. Und um mich zu reinigen von aller Ungerechtigkeit. Then I can walk in the authority of what I confess. Und dann kann ich auch in der Autorität gehen, dessen, was ich bekenne. Do you realize that my life is going where my mouth is talking? Versteht ihr, dass mein Leben in die Richtung geht, in die mein Mund spricht? That's where my life is going. Dort geht mein Leben hin. You can believe something in your heart, but your life is going where your mouth is talking. Ihr könntet es in eurem Herzen glauben, aber euer Leben geht in die Richtung, in die ihr ausspricht. You can believe every word in the Bible. Ihr könnt jedes Wort in der Bibel glauben. You can have every Bible verse memorized. Ihr könnt jeden Vers in der Bibel auswendig können. You can be thinking about heaven when you're going to sleep. Ihr könnt an den Himmel denken, während ihr einschläft. But your life on earth is going where your mouth is talking. Aber euer Leben wird dorthin führen, wo euer Mund hinspricht. Proverbs 18:21. Sprüche 8:21. The power of life and death is in your tongue. Die Macht des Lebens und des Todes liegt in der Zunge. God has given us the authority to speak forth our life. Und Gott hat uns die Autorität gegeben, unser Leben auszusprechen. That's why Moses said to the children of Israel. Und deswegen hat Mose auch den Kindern Israel gesagt. The same thing Joshua said, choose today whom you will serve. Das gleiche, was auch Josua ihnen vorgelegt hat, wählt heute wem ihr folgen wollt. One of the most powerful things you can confess when everything falls apart. Und eines der kraftvollsten Dinge, die ihr bekennen könnt, wenn alles zerfällt. And when you're about to throw away your confidence. Und wenn ihr kurz davor steht, eure Zuversicht wegzuwerfen. In the faithfulness of God toward His promises. In Bezug auf die Treue Gottes, was seine Versprechen betrifft. Is Romans 8:28. Das ist Römer 8:28. All things work to the good. Dass alle Dinge zum Guten dienen. For those who love God. Denen, die Gott lieben. Those who are called according to His purpose. Denen, die berufen sind nach seinem Ratschluss. Sometimes I don't like God's purpose. Manchmal gefällt mir der Ratschluss Gottes nicht. I would rather prefer my purpose and God would bless it. Ich hätte lieber meinen Weg und dass Gott ihn segnet. But His purpose is that Jesus would be manifested in my life. Aber sein Zweck für mich ist, dass er vorhat, dass Jesus sich in meinem Leben zeigt. His purpose is that I would be squeezed like a grape so the juice could come out. Sein Sinn ist, dass ich zerquetscht werde wie eine Traube, damit dieser Saft heraus kann. His purpose was to send his son to a cross to be butchered to give us life. Sein Zweck war, dass sein Sohn ans Kreuz geschickt wurde und dort regelrecht hingeschlachtet wurde, damit wir leben können. His purpose includes sending us disappointments. Und sein Ratschluss besteht auch darin, dass er uns Enttäuschungen schickt. The fiery trial. Eine Feuerprobe. Of 1 Peter chapter 1. Eine Feuerprobe, wie es in 1. Petrus 1 heißt. To force us, squeeze us. Um uns unter Druck zu setzen. To break us. Um uns zu brechen. But not to crush us. Aber nicht ganz zu zerquetschen. Because he is faithful in 1 Corinthians 10:13. Weil er eben treu ist in 1. Korinther 13. He is faithful to not allow you to suffer anything beyond what you can bear. Er ist so treu, dass er nicht zulässt, dass du etwas erleidest, was über dein Vermögen geht. But we think I can't bear anymore. Aber wir denken uns, ich halte nicht mehr aus. And actually we're thinking of what might happen that we can't bear. Und eigentlich ist es dann so, dass wir an das denken, was passieren könnte, dass wir nicht mehr aushalten. And God says that won't even happen. Aber Gott sagt, das wird aber nicht passieren. Because I am faithful. Weil ich treu bin. Great is the faithfulness of God. Groß ist die Treue Gottes. Great is His faithfulness toward us. Groß ist seine Treue uns gegenüber. And if that's the only thing I can say to myself when I lay down, when I go to sleep. Und wenn das einzige ist, das ich sagen kann, wenn ich mich abends zu Bett lege. I understand nothing. Und ich sage, ich verstehe nichts. It's a Romans 11:33 thing. Römer 11:33. This is beyond my understanding. Es geht über meinen Verstand hinaus. This is God's ways are past finding out. Seine Wege gehen über meinen Verstand hinaus. I'm not even going to think about figuring this thing out. Ich werde nicht mal drüber nachdenken, um versuchen. I'm just going to confess one thing. Ich werde nur eine Sache bekennen. Lamentations 3:22. Klagelieder 3:32. Great is thy faithfulness. Groß ist deine Treue. What comes out of our mouth will determine our future. Was aus unserem Mund herausgeht, wird unsere Zukunft now, bestimmen. Go back to Hebrews 10, we'll start to close. Wenn ihr in Hebräer 10 zurückgeht, let's read verse 36 to the end. Dann wollen wir hier Vers 36 und bis zum Ende lesen. Remember, don't throw away your confidence because there's great reward with it. Werft eure Zuversicht nicht weg, die eine große Belohnung hat. We just have to finish the course. Wir müssen einfach nur diesen Lauf vollenden. It doesn't matter if we're first or second or third. Es ist egal, ob wir als erstes, zweites oder dritter ins Ziel kommen. Whoever finishes gets the great prize. Wer den Lauf zu Ende läuft, der bekommt den Preis. You just have to crawl across the finish line. Man muss nur über diese Ziellinie kriechen. You can walk. Man kann auch spazieren. Just finish the marathon. Es geht nur darum, den Marathon zu beenden. You can drag yourself. Du kannst dich schleppen. Just keep moving. Aber nur einfach in Bewegung bleiben. Now look at verse 36. Vers 36. For you have need of patience. Denn Ausharren habt ihr nötig. So that when you have done the will of God, damit ihr, nachdem ihr den Willen Gottes getan and many habt, of us have done the will of God, und viele von uns haben den Willen we've Gottes studied getan, his word, wir haben sein Wort studiert, we've loved the brethren, wir haben die Brüder geliebt, we've helped the helpless, wir haben denen geholfen, we've given die generously, wir haben großzügig gegeben. We try to obey the things that we hear. Wir versuchen den Dingen zu gehorchen, die wir hören. We're faithful to the church. Wir sind treu der Gemeinde gegenüber. We try to bring Jesus to where we work. Und versuchen, Jesus dort reinzubringen, we pray wo wir for arbeiten. People. Wir beten für Menschen. We've done the will of God. Wir haben den Willen Gottes getan. And yet circumstances are dictating something else. Und doch gibt es Umstände, die etwas anderes diktieren. And he says, just hang in there. Und er sagt, haltet durch. Just hang in there. That's patience. Halte einfach durch. Das bedeutet dieses Ausharren. That you may receive what was promised. Dass ihr das empfangt, was versprochen wurde. Verse 37. Vers 37. For yet in a very little while. Denn noch eine ganz kleine Weile. For in a very little while, he who is coming will come. Noch eine kleine Weile und der Kommende wird kommen. There's a promise. Da ist ein Versprechen. Our life is just a vapor. Unser Leben ist nur ein Hauch. James 4:14. Jakobus 4:14. In a little while he is coming. In einer kleinen Weile wird er kommen. Eternity cannot be measured. Die Ewigkeit kann nicht gemessen it werden. Is immeasurable. Sie ist unmessbar. And what God allows us to go through, und was Gott erlaubt und zulässt, that just knocks us down, und Dinge, die uns wirklich umhauen, flat on our back sometimes, dass wir wirklich am Rücken liegen manchmal, or we just want to throw away our confidence in his faithfulness. Wenn wir unsere Zuversicht in seine Treue einfach wegwerfen wollen, God says, don't do it, don't do it. Sagt, tu's nicht. Trust me, don't do it. Tu's nicht, vertrau mir. I know what I'm doing. Denn ich weiß, was ich tue. Now I want you to think of Romans 8:18. Ich möchte, dass ihr an Römer 8:18 denkt. For the present suffering, denn die gegenwärtigen Leiden, is not worthy. Sie sind nicht würdig, to be compared with the glory, mit dem verglichen zu werden, mit der Herrlichkeit verglichen that zu werden, shall be revealed in us. Die in uns gezeigt werden soll. One thing is for sure. Eine Sache ist sicher. When we get to the other side, wenn wir auf die andere Seite kommen, we will look back, dann werden wir uns umdrehen und zurückblicken and we will think, und denken, I think I complained a little too much. Ich glaube, ich habe mich ein bisschen zu viel beschwert. I think I could have suffered a little bit more. Ich glaube, ich hätte etwas mehr leiden können. Look at this. Look at this glory. Schau dir das an. Schau mal diese Herrlichkeit an. 1 Corinthians 10:13. He will not allow us to suffer. 1. Korinther 10, 13. Er wird nicht zulassen, dass wir leiden. Beyond what we can endure. He über will das not. Hinaus, was wir vermögen. He will not. He is faithful. He will not. Er wird das nicht zulassen, denn er ist treu. Let's finish it up. Verse 38. But my righteous one shall live by faith. Mein Gerechter aber wird aus Glauben leben. What's the definition of faith? Was ist die Definition des Glaubens? Believing and speaking. Glauben und sprechen. But my righteous one shall live by believing and speaking. Mein Gerechter aber wird aus Glauben und aus Sprechen leben. He's going to believe and speak. He's going to believe in his heart and he's going to confess with his mouth. Er wird in seinem Herzen glauben und mit seinem Mund bekennen. And if he shrinks back, my soul will have no pleasure in him. Und wenn er sich zurückzieht, dann wird meine Seele kein Wohlgefallen haben. The shrinking back means we step out of the picture. Das Zurückziehen bedeutet, dass wir aus dem Bild heraussteigen. We just kind of want to disappear. Wir versuchen zu verschwinden. We were in the front. Wir waren ganz vorne. And everything was fine. Und alles war gut. We were confident. Und wir waren auch sehr zuversichtlich. And we were strong. Und stark. And now things have happened. Aber jetzt sind Dinge passiert. And now I just want to kind of step away. Und jetzt möchte ich einfach nur einen Schritt zurück machen. And the shrinking back really is revealed in my mouth. Und dieses Zurückziehen drückt sich durch meinen Mund aus. Wait, wasn't that the person who confessed such wonderful things about the Lord? Moment mal, war das nicht die Person, die so wunderbare Dinge über den Herrn bekannt hat? They don't talk very much anymore about the Lord. Die Person spricht nicht mehr sehr viel über den Herrn. The shrinking back is revealed in the confession. Das Zurückziehen zeigt sich im Zeugnis. Look at verse 39 and that's it. Und in Vers 39. But we are not of those who shrink back to destruction. Wir aber sind nicht von denen, die zurückweichen zum Verderben. Now that word verderben, destruction. Dieses Wort Zerstörung. It's the same word that Jesus used in Matthew 26:8. Ist auch das gleiche Wort, das in Matthäus 26:8 von Actually, Jesus verwendet he didn't wird. Use it, the disciples used it. Also nicht Jesus, sondern seine Jünger haben dieses Wort benutzt. When the woman poured the oil on his feet. Als diese Frau das Öl auf seine Füße goss. They said, why is she wasting this? What a waste. Und sie haben gesagt, warum verschwendet sie dieses Öl? So eine Verschwendung. It's the same word. Und es ist das gleiche Wort. We are not those who go back to wastefulness. Wir sind nicht die, die zurückgehen oder zur Verschwendung, but those who have faith. Sondern von denen, die glauben. Those who believe in their heart and speak forth. Denen, die im Herzen glauben und mit dem Mund bekennen. To the preserving of the soul. Die glauben zur Gewinnung des Lebens. It preserves my future. Also es bewahrt meine Seele, es bewahrt meine Zukunft. What I'm speaking is going to preserve my future. Was ich ausspreche, wird meine Zukunft bewahren. Or what I'm speaking is going to turn me to wastefulness. Oder das, was ich ausspreche, wird mich zu einer Verschwendung hinwenden. Just a normal natural life. Ein ganz normales, natürliches Leben. Living every day, just watching TV or doing something. Jeden Tag leben, fernzusehen oder etwas anderes zu tun. No more faith. Kein Glaube mehr. No more hope. Keine Hoffnung. No more love. Keine Liebe mehr. My mouth is now dictating my future. Mein Mund diktiert nun meine Zukunft. Oh well, you know, I used to be one of those people too. Naja, ja, ich war auch mal einer von denen. I'll just close with a little story. Ich möchte mit einer kleinen Geschichte schließen. I was down in New Jersey visiting Mary's sister and husband. Ich war in New Jersey, wir haben Marys Schwester und ihren Mann besucht. And I was eating a lot, so I want to walk a lot to try to keep my weight down. Ich habe viel gegessen und darum wollte ich auch mich bewegen. They gave me the best food they can. Die tischen immer das Beste auf, was sie haben. So about 11 o'clock I went for a long walk. Und ungefähr um 11 Uhr habe ich einen langen Spaziergang gemacht. Took the dog with me. Habe den Hund mitgenommen. And it's just real open country. There's no lights, no cars, nothing. Und es ist wirklich offenes, weites Land. Keine Lichter, keine Autos. And houses, you know. Und so I let the dog go. Und so habe ich den Hund von der Leine gelassen. And I'm walking and I'm walking. Und ich ging so vor mich hin. And then Cody takes off to this house where there's another dog. Und plötzlich zieht Cody ab zu dem Haus, wo ein anderer Hund ist. Of course he didn't listen to me when he sees another dog. Natürlich hat er nicht auf mich gehört, wenn ein anderer Hund. And so I run after him and I meet the owner. Und so bin ich ihm nachgelaufen und habe den Besitzer getroffen. So we start talking about dogs. Und wir haben angefangen uns über Hunde zu unterhalten. Why don't you sit down, I'll get you a drink. Und er sagt, ja, setzen Sie sich hin, ich hole Ihnen was zu trinken. What do you do? Was machen Sie so? I live in Austria. I have a church. I'm a pastor. Ich sag, ich lebe in Österreich. Ich habe eine Gemeinde. Ich bin ein Pastor. He says, you're just like my wife. Und er hat gesagt, Sie sind genauso wie meine Frau. You gotta talk to her. Sie müssen mit ihr sprechen. So the wife comes out. Und so kommt meine Frau. He starts working again. Seine Frau. Und er fängt wieder an zu arbeiten. It's 11 o'clock at night. He's transplanting trees. Und es ist 11 Uhr am Abend, aber er setzt immer noch Bäume um. And I said, so you're a believer. Und so habe ich zu ihr gesagt, also sind Sie eine Gläubige? She says, I used to be. Und sie hat gesagt, ich war es einmal. Back in the 70s. In den 70er Jahren war das. That's like 30 years ago. Das war also vor 30 Jahren. She says, I went to all those seminars. Und sie hat gesagt, ich ging zu all diesen Seminaren. She said, my brother was the lead guitarist in the band A Joyful Noise. Hat gesagt, mein Bruder hat die Leadgitarre gespielt in einer Band Joyful Noise. I said, Joyful Noise, I still have their songbook in my office. Joyful Noise, ich habe immer noch ihr Songbook in meinem Büro. That was your brother? Das war dein Bruder? That was my brother. Sagt, ja, das war mein Bruder. I said, what's the problem with you and Jesus? Und ich habe gesagt, wo liegt das Problem zwischen dir? She says, he disappointed me. Und sie hat gesagt, er hat mich enttäuscht. Something happened in my life. Etwas ist passiert in meinem Leben. And I turned my back on the Lord. Und ich habe meinem Herrn den Rücken gekehrt. This is 30 years already. Und das ist jetzt schon 30 Jahre her. And I said, why do you think I'm sitting here today? Und ich habe gesagt, warum glauben Sie, dass ich heute hier sitze? I said, I want to help you restore your walk with the Lord. Ich möchte Ihnen gerne helfen, Ihren Weg mit dem Herrn wiederherzustellen. So viele Menschen haben ihre Zuversicht weggeworfen. Deine Zukunft ist dort, wo dich deine Zunge hinweist. Die Kraft deines Lebens liegt in deiner Zunge. Wir schließen mit diesem. Und wir möchten damit schließen. Wenn du nicht die Kraft hast, etwas zu glauben und auszusprechen, etwas Positives, then get with someone who can speak it to you. Dann finde jemanden, der dir das zusprechen kann. And if you want to say something negative, say it to the Lord. Und wenn du etwas Schlechtes sagen willst, etwas Negatives, dann sag tell es dem Herrn. Just say, I am so disappointed in you. Sprich das einfach aus. Sag ihm, ich bin so enttäuscht von dir. And one last thing. Und eine Sache noch. Make a list of the things that God has been faithful to you in. Macht eine Liste von den Dingen, in denen Gott treu war mit euch. My list is very long. Meine Liste ist sehr lang. And yet, if I don't confess his promises. Und doch ist es so, wenn ich seine Verheißungen nicht bekenne, I can throw away my confidence tomorrow. Dann kann es passieren, dass ich meine Zuversicht morgen schon wegwerfe. It's so powerful. So viel Macht liegt so darin. Powerful is the tongue. So machtvoll but ist die Zunge. Great is his faithfulness. Aber groß ist seine Treue. So amen. Let's pray. Wir wollen beten. Father in heaven. Vater im Himmel. Thank you. Danke. For giving us such a responsibility. Dass du uns eine solche Verantwortung gibst. And such a privilege. Und so ein Vorrecht. To walk by faith. Ein Vorrecht im Glauben zu gehen. And if we shrink back from a life of faith. Und wenn wir zurückweichen von einem Leben im Glauben. Believing in our heart and speaking. In unserem Herzen glauben und auszusprechen. Your promises. Deine Versprechungen. You have no pleasure in that. Dann hast du keinen Gefallen daran. Lord, we don't want to live a wasted life. Herr, wir wollen kein verschwendetes Leben führen. We want to live a life. Wir möchten ein Leben führen. That leads to a great reward. Das zu einer großen Belohnung führt. We want your life to flow through us. Wir möchten, dass dein Leben durch uns fließt. We want the disappointments of our life. Wir möchten, dass die Enttäuschungen in unserem Leben. To make us more like you. Dass die uns mehr dir ähnlicher machen. Maybe there's somebody here tonight. Vielleicht ist heute Abend jemand. And you heard something this week. Und du hast diese Woche etwas gehört. That has knocked your feet out. Das dir wirklich die Füße weggezogen hat. Has taken your hope away. Dass dir die Hoffnung genommen hat. Let's pray together. Lass uns zusammen beten. Say, God, I don't understand. Sag, Gott, ich verstehe nicht. And I'm filled with fear. Und ich fürchte mich. But I want to confess with my mouth. Aber ich möchte mit meinem Mund bekennen. That you will never leave me nor forsake me. Dass du mich nicht verlassen wirst, noch mich im Stich lassen just wirst. Say those words where you're sitting tonight. Sprich diese Worte einfach aus, da wo du heute Abend sitzt. Lord, you said, Herr, du hast gesagt, you will never leave me nor du wirst forsake mich me. Nie verlassen. Great mich lassen. Is thy faithfulness. Groß ist deine Treue. Lord, help me to speak my way. Herr, hilf mir, meinen Weg auszusprechen. To a life of confidence. Ein Leben in Zuversicht. Thank you for who you are. Danke für wer du bist. Maybe you're here tonight, you've never received Jesus. Und vielleicht bist du heute Abend hier und hast Jesus noch nie angenommen. John the Baptist said he is the Lamb of God. Johannes der Täufer hat gesagt, dass er das Lamm Gottes ist. Takes away the sins of the world. Dass die Sünden der Welt wegnimmt. Just say, Lord Jesus. Sag einfach, Herr Jesus. Forgive me. Vergib mir. And cleanse me. Und reinige mich. Be my Savior. Sei du mein Erretter. You are the Lamb of God who takes away the sins of the world. Du bist das Lamm Gottes, das die Sünden der Welt wegnimmt. I believe that. Ich glaube das. And I will speak that. Und ich will das aussprechen. Forgive me. Vergib mir. And cleanse me. Und reinige mich. I believe in you. Ich glaube an dich. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen.